Dropkick Drama 167. Ja, endlich sind wir wieder da. Hallo Thomas. Was ist denn die Quersumme? Boah, ich habe keine Ahnung. Warte, das ist schon ganz schwierig jetzt. Das ist 14. Boah. So, es hat sich schon ein regelrechter Entzug hier aufgebaut. Uff, wir sind seit Wochen sind wir nicht mehr da. Wir haben so viel verpasst. Sowohl ich als auch Thomas. Ja, du hast auch viel verpasst, natürlich. Gewartet, aber keiner hat angerufen. Nee, das ist leider so nicht korrekt. Einmal lag es an Thomas, einmal lag es an mir. Ja. So, es ist viel passiert. Sagen wir mal so. Packen wir es an, ist schwierig. Es ist wirklich viel passiert. Also es ist unmöglich, einfach hier nochmal alles wir machen einfach mal, wir tun einfach mal so, als wären 2 Wochen nicht da gewesen und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. So, was passiert? Ich möchte eine ganz wichtige Sache möchte ich vorausschicken. Fällt mir gerade so ein. Ich möchte hier gerade einen Literaturtipp abgeben. Hast du das neue Buch von Stephen King gelesen? Gelesen noch nicht, aber es liegt hier wahrhaftig rechts vom Schreibtisch. Die Arena? Ja, hör mal auf mit die Arena. Du, das lese ich irgendwann, wenn ich alt, wenn ich Ich alt. würde anfangen mit Die Arena, weil ich gehört habe, dass bestimmte Charaktere aus Die Arena in der Anschlag auch wieder auftauchen. Nee, das stimmt ja gar Erst nicht. die Das ist Arena und ja. dann der Anschlag. Ja. Das sind ja nur dann zusammen 2000 Ach, Seiten. hör mal auf, du. Nee, ich werde das noch lesen. Also die Arena, das lese ich immer, wenn ich alter Rentner bin und irgendwie nichts anderes mehr zu tun habe und zu Hause hocke, dann werde ich mir das mal vornehmen. Also jetzt eigentlich außer Schule nichts anderes zu tun, als zu Hause zu hocken. Das ist richtig. Was musst du denn für einen Literaturtipp abgeben? Der Thomas wird das jetzt gerade alles gleich alles schlecht reden. Ich möchte einen Literaturtipp für den aktuellen Roman von John Sinclair, Folge 1750, abgeben, Die Zeitmühle. Ist doch kein Dieses, Literaturtipp. doch, ich wusste, dass das kommt, deshalb habe ich es gesagt. Dieses hervorragende Werk spielt in Wiesmoor, hier im überschaulichen Ostfriesland. Ich wollte das gerade nochmal loswerden, das sollen jetzt alle Leute kaufen. Das ist sehr schön. Sondern ich glaube, das ist Nordfriesland, Husum, gibt es ja die Gruppe, von der ich dir schon erzählt habe, mit dem Namen Vierkant-Tretlager. Ja, da ist ein neues Album rausgekommen. Das steht auch noch auf meiner Liste. Das werde ich mir auch noch mal. Pass auf, die haben ja im Vorprogramm von Kasper hier gespielt. Da hatte ich dir ja schon Okay. nach dem Konzert gesagt, die waren super. Und dann hatte ich mir ja noch an demselben Tag das Album vorbestellt auf Amazon. Und das ist am Freitag angekommen, wobei ich gesehen habe, das hätte ich damals, das wusste ich ja damals nicht, die sind ja wohl jetzt quasi mit dem ersten Album gleich relativ bekannt, haben da wohl eine Kritik relativ weit vorne bei Visions, Ja, genau. Platz 2 da in der Monatsliste. Und ich hatte dann auch bei 25 Music gesehen, dass ich mir das Album da auch einfach hätte kaufen können, statt es vorzubestellen. Aber es ist gekommen und es ist ein sehr, sehr gutes Album. Okay. Ja, ich habe das noch nicht, aber ich würde mir das auch auf jeden Fall auch noch. Das kann ich dir dann mal ausleihen. Ja, ich wollte mir das eh morgen noch, also das ist. Im Februar komme ich wahrscheinlich sowieso mal für ein Wochenende nach Emmen und dann kann ich das mal mitbringen. Ich habe gehört bisher das Lana Del Rey Album. Das ist ja ein bisschen unangenehm jetzt. Das habe ich nämlich auch. Oh, das ist gar nicht unangenehm. Das hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe mir am Wochenende zu viele CDs gekauft, nämlich 4 CDs, 2 Klassik-CDs und 2 Pop-CDs. Ja, seit ich den Symphy-Account habe, höre ich eh viel zu viel Musik aus der Woche. Also ich höre jetzt wöchentlich rund 3 bis 4 Alben. Das ist mein Pensum pro Woche. Mit meinem Symphy-Account. Das ist auch ein bisschen krank, aber okay. Also dieses Lana Del Rey Album finde ich ganz hervorragend. Ja, das hat mich auch sehr Leider, ich positiv habe überrascht. leider Also nicht. dieser eine Song, der da in den Charts war, der war ja, also ich muss sagen, der gehört zu so einer Fraktion, die auf dem Album nicht so stark vertreten ist. Das ist alles doch sehr, sehr unüblicher. Nicht so das, was man erwartet hätte von diesem einen Videogame-Song. Ja, aber hervorragend, finde Ja, ich. hervorragend. Wirklich Also, sehr, sehr, sehr eigen und so. hat selbst sowas, was du gerade beschreibst, hat so ein bisschen was, das hat man auch viel dann gelesen, Filmmusikartiges. Und das gefällt mir dann natürlich als Klassikfan auch in vielen Stücken Streicher. Da hat die ja wohl auch zusammengearbeitet mit den Leuten von dem renommierten Philharmonic Orchestra da, aus Philadelphia. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe mir da sogar die Deluxe Edition geholt, weil da noch drei zusätzliche Stücke drauf waren, wo sich das ausnahmsweise auch mal gelohnt hat, wirklich die Deluxe sich zuzulegen. Ja, die Deluxe Edition, die gab es jetzt bei mir bei Symphy nicht. Ja, die sind auch, also kann ich dir mal mitbringen, die drei Stücke mehr, die sind auch sehr, sehr gut. Ja. Also ist eine Stunde durchgehend gut, da sind eigentlich keine wirklich schlechten Stücke drauf, kann man sich so in einem Rutsch gut durchhören. Mhm. Ja, ich wollte mir dann noch das Nada Soft. Und dann habe ich mir noch die Aufnahme von Fazel Say von den Bildern einer Ausstellung von Mussorgsky geholt. Also die Piano-Solo-Version. Auch sehr, sehr gut. Den werde ich im März hier live im Konzert in Hannover erleben. Ja, das ist dann wieder nicht meine Welt. Ich wollte mir noch das Nada Surf-Album zulegen. Das gibt's bei Semphy leider nicht. Vielleicht muss ich mir das sogar mal kaufen. Also was heißt hier kaufen? Ich bezahle auch für meinen Semphy-Account. Da gibt's, glaube ich, auch eine Deluxe Edition, die ganz interessant klingt, weil da irgendwie eine Zusatz-CD mit Akustikversion von 5 Stücken drauf ist. Das war ja bei der ersten, nicht bei der ersten, bei der einen Portugal The Man-Album war ja das die Akustikversion sehr, sehr gut. Also sollte man sich dann überlegen. Ich dachte eher an den günstigen Download bei Amazon oder ähnlichem. Ach so. Das ist dann ja, das kann man auch machen. Auch ein bisschen günstiger. Ja, das, übrigens auf diesem Album, auf dem Bilder eine Ausstellung ist von dem Fazel Say und da schließen wir jetzt quasi den Kreis wieder zur Literatur. Ach, hey. Da ist auch ein Stück, eine Sonate noch drauf von dem Janacek. Und zwar ist das der Janacek. Sagt dir der Name was? Könntest du schon mal gesagt haben, aber... Nein, habe ich nicht gesagt, hast du aber gelesen. Weil in diesem Buch von, wie heißt er? Haruki Murakami, dieses einzige... Ach, das, was am Anfang im Radio läuft, im Auto. Da läuft ja diese Sinfonietta von Janacek. Ja, anfangs im Auto, genau. Der Komponist ist das. Als ich das gelesen habe im Buch, weil ich den Janacek nicht kannte, dachte ich, das ist bestimmt irgendwas Ausgedachtes. Und dann habe ich danach aber mal gegoogelt. Und da habe ich tatsächlich gesehen, das ist tatsächlich ein echter, lebender einmal lebender Komponist. Der ist, glaube ich, mittlerweile lebt er nicht mehr. Mhm. Und diese Sinfonietta, die da spielt, die gibt es auch wirklich als Stück. Da habe ich mir auch eine Aufnahme von mal besorgt. Das ist aber schon ein bisschen her, als ich das Buch gelesen hatte. Und dass da jetzt von dem noch ein Stück auf der CD drauf war, das war jetzt eher Zufall. Okay, gut. So, man merkt schon, wir versuchen uns hier irgendwie am Wrestling vorbeizureden. Ganz schlimm heute. Das liegt nicht daran, dass es so schlimm ist. Wrestling ist ja momentan ein bisschen langweilig. Das liegt nicht daran, dass es so schlimm ist, sondern vielmehr daran, dass wir ein bisschen was zu tun haben und ich mich hier... das Problem ist hier, diese Berichte, die bringen immer so viel Text und da kann man nicht eben so schnell so einen Überblick. Ich hätte mir gerne so ein Stichwortzettel hätte ich jetzt gerne. Ich wünschte mir, ich hätte mir Stichwörter gemacht. Stichwort Chris Jericho. Was ist denn mit Chris Jericho in den letzten 2 Wochen passiert? Chris Jericho hat auf jeden Fall sein Schweigen gebrochen. Also zum einen gab es vor 2 Wochen oder so, wurde das erste Match bei Raw angesetzt, in dem Chris Jericho zu sehen war, ein Six-Man Tag Team Match. Da dachte ich dann schon noch, Überraschung, vor dem Royal Rumble schon in einem Match und so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf jeden Fall, es kam dann nicht zu dem Match Chris Jericho, beziehungsweise zu dem Match kam es Chris Jericho. Allerdings hat sich eintaggen lassen und hat dann eine Runde gefeiert und ist weggegangen. Ja, man sollte vielleicht noch dazu sagen, bei dem Match war Chris Jericho in einem Tag-Team auf der Face-Seite. Ja. Das ist korrekt. Weil es ja durchaus Spekulationen gibt, ist er jetzt Face oder Heel und eigentlich meinen ja alle, er wäre Heel, aber ist ein bisschen... Sehr schwierig. Ich habe so das Gefühl, die WWE wollte den eigentlich als Heel bringen, aber irgendwie, die Leute stehen immer noch so mehr oder weniger auf der Face-Seite und vielleicht hat man sich da wirklich gedacht, okay, dann lassen wir das halt so, das passt so auch. Aber er hat ja seine Kumpel im Stich gelassen. Also das ist ja dann schon wieder eher Heel-Taktik. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich als Taktik abzutun ist. Chris Jericho, der wirkt in den letzten Wochen alle so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, direkt... Als ob er nicht so selber direkt weiß, was er macht, beziehungsweise ob das alles so ein bisschen gesteuert ist und so. Es wirkte jetzt keineswegs so, als ob er das irgendwie böse meinte. Er wollte sich einfach ein bisschen feiern lassen, er war gut drauf und so weiter. Nicht böse gemeint. So, und dann die Woche danach, das habe ich nicht gesehen, da... Ja, da gab es dann die Rückkehr vom Sylight Reel. Ja, wie war das? Ja, das setzte sich dann auch wieder daraus zusammen, dass Chris Jericho einige Zeit da herumstand mit seinem Highlight-Reel-Monitor und die Leute dann wieder angestiftet hat, leise zu sein und es käme ja gleich was und so weiter. Dann hat er auf dem Monitor gezeigt. Da kam dann Countdown und dann haben wir ein Video-Package gesehen. Das war der Countdown zum Millennium. Und ja, danach ging das dann auch einige Zeit so weiter, bis er dann einen Satz sagte, und zwar bei Royal Rumble wird die Zeit vorbei sein, also die Welt wird untergehen, so wie wir sie kennen und so weiter. Diesen Spot, den wir auch schon vorher einige Male gesehen haben. Der genaue Wortlaut fällt mir gerade nicht mehr ein. Ja, Chris Jericho wird ja, das ist laut dann die aktuelle Entwicklung zu Chris Jericho. Ich nehme an, bei SmackDown war nicht zu Jericho. Nein, das ist korrekt. Er wird ja als einer der Hauptkandidaten für den Royal Rumble-Sieg gewertet, um dann bei WrestleMania gegen CM Punk kämpfen zu Ja, können. da gehe ich eigentlich auch von ziemlich starkem Prozentansatz aus. Das macht irgendwie anders gar keinen Sinn. Also er hat verkündet, Wobei, pass auf, ja. wobei, es gibt ja zwei Hauptkandidaten, das sind ja Randy Orton und Chris Jericho, weil Ja, Randy Orton fände ich ganz schrecklich. Randy Orton zweimal startet. Wie ging es denn mit Randy Orton weiter? Ja, da kommen wir gleich zu. Wir wollen doch jetzt erstmal bei Raw bleiben. Wir gehen doch jetzt nach Stichwort vor. Ja, gleich. Ich bin ja noch gar nicht. Also auf jeden Fall, Chris Jericho hat verkündet, Jericho. the end of the world as you know it. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt dieses end of the world as you know it, bla bla bla, nicht bringt, so bei Royal Rumble, ich weiß nicht, dann hat dieses ganze Gimmick, was man da jetzt aufgebaut hat, für mich irgendwie gar keinen Sinn. Wie will man das dann erklären, von wegen Chris Jericho hat seinen Auftrag nicht vollendet oder so? Ich weiß nicht. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dazu kommen wird. Chris Jericho wird das Ende der Welt mit sich bringen und den Royal Rumble gewinnen. Es sei denn, mit dem Ende der Welt ist für Chris Jericho etwas ganz anderes gemeint als überhaupt der Royal Rumble-Sieg und da passiert was ganz anderes. Das ist natürlich auch alles möglich. Das ist wohl auch eines der Enden, was geplant ist für den Royal Rumble. Allerdings habe ich heute Morgen im Wrestling Observer Podcast gehört, dass, weil jetzt schon so viele davon ausgehen, dass es entweder Randy Orton oder Chris Jericho wird, dass man bei der WWE, weil das jetzt so viele schon sagen und davon ausgehen, dass es bei der WWE Diskussion um ein weiteres, anderes, überraschendes Ende gibt, was eine ziemliche Katastrophe sein soll. Mehr, also sowohl Dave Meltzer als auch Brian Alvarez haben das unabhängig voneinander von zwei verschiedenen Stellen gehört, haben aber nicht so richtig verraten, worum es geht, außer der Brian Alvarez hat gesagt, es gibt ja immer diese Aussage bei den Sendungen, jeder, der in der WWE arbeitet, wäre eligible. Also wäre irgendwie berechtigt in dem Ja, das, diese Aussage fand ich auch sehr seltsam, als ich die in dem Spot gesehen habe. Lass mich mal kurz den Satz zu Ende sagen. Ja, gerne. Und das neue konstruierte Ende würde speziell mit diesem Satz irgendetwas zu tun haben. Ja, man bringt ja wahrscheinlich irgendwie einen Kameramann oder so, was weiß ich nicht, irgendwie so was Seltsames. Nee, Als ich das gehört habe, dachte ich an John Laurinaitis. Ja, das wäre noch schrecklicher. Könnte aber sogar sein. Nee, aber auf jeden Fall diesen Satz, den fand ich auch ganz seltsam, als man das gesagt hat, von wegen jeder ist berechtigt, dieses Jahr anzutreten oder jeder hat die Chance anzutreten dieses Jahr im Royal Rumble. Wie will man denn das komplette Roster, mal davon abgesehen, dass es nun wirklich nicht mehr so riesig ist, da unterbringen? Das ist so irgendwie totaler Quatsch, diese Aussage. Also gut, das heißt ja nur, jeder ist berechtigt, aber das heißt ja nicht, dass jeder, der berechtigt ist, auch dann reinkommt. Und wie man das genau macht, ob man sich da irgendwo bewerben muss oder so, weiß ich nicht. Ja, es werden Aber ja, also wir haben ja vor einigen Jahren haben wir ja immer noch gesehen, wie in dieser Rolle da diese Kugeln gezogen wurden mit den Nummern. Ich denke, das wird dann wohl ähnlich laufen. also theoretisch könnte ich mir das sogar mit John Laurinaitis vorstellen. Fände ich aber in der Tat katastrophal. Weil das will ich natürlich nicht sehen, dass sie irgendwie CM Punk gegen John Laurinaitis bei WrestleMania will Ja, ich auch das wäre die Menschen nicht größte unbedingt. Katastrophe, die auch passieren könnte. Sag mal, wo wir gerade bei Raw waren, Stichwort CM Punk, John Laurinaitis, wie ist es da weitergegangen? Ja, es gab ein bisschen Streit und ja, letztlich lief es daraus hinauf. Also CM Punk hat nochmal aufgezeigt, dass John Laurinaitis ja in der letzten Woche ganz klar gesagt hat, er wäre gegen CM Punk und würde beim Royal Rumble auch gegen CM Punk und für Dolph Ziggler als Referee fungieren und so weiter. Und ja, diese Woche ließ sich John Laurinaitis so weit hinreißen, dass er ein Match gegen CM Punk festsetzte, also Laurinaitis gegen CM Punk. Im Main Event, das sollte dann kommen, da kam Lauren Ice mit David Otunga raus und hatte da so einen Zettel, auf dem verkündet wurde, dass nächste Woche wohl so eine Job Valuation oder sowas in der Art stattfinden wird, die Triple H leiten wird, und da wird es darum gehen, ob John Laurinaitis noch für den Job hier geeignet ist oder ob der ja halt rausfliegen muss. Ja, Job Evaluation, das ist etwas, was üblich ist, ne? Das ist schlicht und einfach eine Bewertung der Ja, genau. Mitarbeiterleistung. Under Review, also der Interim General Manager Ja, im Under Top-Bereich, Review. denn das wird bei uns bei der Arbeit auch gemacht. Okay. Ja, und Das das wird auch. erfolgt dann von Triple H, und John Laurinaitis versuchte sich dann natürlich da direkt erstmal rauszureden und meinte, ja, letzte Woche hätte CM Punk ein bisschen provoziert, er wäre ein bisschen verärgert gewesen, er hätte das deshalb ja nur gesagt und so weiter, und ja, und aufgrund dieser Anlässe kam es dann auch nichts mehr zu dem Match. Aber es kam doch irgendwie dazu, dass John Laurinaitis den, jetzt hätte ich fast gesagt, Attitude Adjustment, aber ich meinte GTS abbekommen hat. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, also es gab auf jeden Fall, was mir gerade noch so einfällt, Mick Foley ist jetzt im Royal Rumble, das wurde auch noch verkündet. Und ja, Laurinaitis meinte dann am Ende ja aufgrund dieser Umstände und so weiter, dass er nächste Woche under Review steht und so weiter, käme es diese Woche natürlich nicht mehr zu dem Match zwischen ihm und Punk. Stattdessen hätte er jemand anderes ausgesucht, Otunga, der stand genau daneben und ist dann direkt auf CM Punk losgegangen. CM Punk konnte Otunga nach einer Weile dann erstmal abwehren. Und Laurinaitis stand dann auch noch im Ring, und man hat auch immer so die Anstalten gesehen, dass Laurinaitis so ein bisschen, ja, beziehungsweise an einer Stelle konnte man sehen, Laurinaitis war kurz davor, auf CM Punk loszugehen, bis Punk sich dann umgedreht hat, und Punk hat das natürlich auch mitbekommen. Ja, und Laurinaitis versuchte das dann zu schlichten, indem er CM Punk die Hand hingehalten hat, und naja, Punk hat die Hand genommen, hat Laurinaitis zu sich gezogen, und es gab einen harten GTS. Und sehr, sehr starke Reaktion, muss man sagen. Also, sonst hat man das ja gerne, wenn man so Leute einfach mal so gegenüberstehen lässt, mit diesem Blick und so weiter, ne? Und dieses Stare-Down und so weiter. Es funktioniert manchmal nicht. An dieser Stelle Top-Reaktion. Also, das Match ist zumindest von den Zuschauerreaktionen her gut aufgebaut. Und ich bin auch sehr gespannt. Wobei ich hätte erwartet, dass dieser Angriff gegen Laurinaitis, dass der erst beim Royal Rumble dann gekommen wäre. Ja, es war etwas komisch an der Stelle, dass man den da schon brachte, weil es war ja auch so ein bisschen interessant zu sehen, ob die beiden sich dann wirklich ja, so gegeneinander angehen oder ob die doch sich so weit noch halten können auf einer Seite zusammen, beziehungsweise schon, zumindest John Laurinaitis, und jetzt ist das schon raus. Naja, da bleibt zumindest die Frage beim Royal Rumble, inwieweit wird John Laurinaitis gegen diese Attacke vorgehen? Weil er muss natürlich auch immer dran denken, bei der nächsten Raw ist er dann ja under Review oder so noch von Triple H. Sagen, nächstes Stichwort, wie ist es denn bei Cena gegen Kane weitergegangen? Ja, da gab es auch so eine weitere Ankündigung von John Laurinaitis. Und zwar meinte der dann, ja, er hat einen Fehler gemacht, Zack Ryder letzte Woche, als er gar nicht fit war, in das Match zu stecken, weswegen ja jetzt Jack Swagger United States Champion ist. Naja, auf jeden Fall, Zack Ryder wäre jetzt wohl wieder recht fit. Allerdings noch nicht so fit, dass John Laurinaitis meinte, ihn direkt in das Rematch zu stecken, also in das Titel-Rematch. Stattdessen wird er heute in einem False Count Anywhere auf Anywhere-Match auf Kane treffen. Ja, und dieses Match kam dann, und das war ja schon fast ein Jobber-Match, muss man sagen. Kane hat Zack Ryder einmal quer durch die Halle geschlagen und hat ihn ordentlich fertig gemacht, und am Ende hat man dann einen netten Stunt an der Entrance Stage gezeigt, wo Kane dann Zack Ryder geschoklemmt hat, und das ging dann durch die Entrance Stage, und ja, Zack Ryder lag da dann, und man hat sich dann viel, viel Zeit gelassen, um den auf einer Trage herauszubringen und so weiter in einen Krankenwagen. Dann wurde er weggefahren, und vor dem Krankenwagen standen dann Eve und John Cena. John Cena durfte bei diesem Match von Zack Ryder nicht eingreifen, sonst hätte Zack Ryder sein Rematch für immer verloren, also sein Rematch um den Titel. Und als Zack Ryder dann am Ende in diesem Loch, was da entstanden war, lag, kam dann John Cena auf der Rampe raus und so weiter, hat aber nicht direkt eingegriffen. Das ist Interpretationssache an der Stelle. Naja, auf jeden Fall, als Eve und Cena da dann vor dem Krankenwagen standen, meinte Eve noch ganz böse zu John Cena, von wegen, er wäre schuld an allem, und ist dann in den Krankenwagen gestiegen und zusammen mit dem verletzten Ryder weggefahren. Und John Cena stand da dann, dann kam auch Josh Matthews dazu und wollte direkt ein Interview haben, und John Cena hat böse das Mikro weggeschlagen, und dann hat man sein Gesicht gesehen. Also wir wissen ja alle, dass John Cenas Schauspielkünste nicht die besten sind. Ich verweise da mal auf The Marine. Guter, sehr unterhaltsamer Film, aber wirklich nur, weil John Cena wirklich nicht schauspielern kann. Und John Cena hatte einen sehr seltsamen Ausdruck. Es sah aus, als würde er sich in der nächsten Sekunde die Haut vom Körper reißen und zum Hulk werden. Also es war wohl kurz davor, dass er explodiert. Das sollte es wohl darstellen. Sehr unterhaltsam. Klingt auf jeden Fall lustig, habe ich leider Definitiv, also es war so zwischen, oh Gott, das macht mir jetzt aber Angst und ich muss gleich loslachen. gibt doch beim Royal Rumble ein Match zwischen Cena und Kane. Gibt es da irgendeine Stipulation? Nee, da gibt es gar keine Stipulation. Das ist ein ganz Also einfaches kein Singles-Match. Inferno-Match. Nein, das wäre sehr unterhaltsam gewesen, aber nein. Ah. Es ist schon sehr verwunderlich, dass man beim Royal Rumble einen Steel Cage hat. Und das macht man ja sonst eher nicht, ne? Also beim Royal Rumble ist Gimmick-Matches und Überrascht. ja, vor allem noch so ein Steel Cage. Da kommen wir gleich bei den Smackdown-Stichworten noch zu. So, jetzt habe ich noch etwas, was du doch bitte mal, was du sagen sollst. Ja. Und zwar möchte Aber ich. wir bleiben noch bei Raw, oder sind Ja, wir mit Raw natürlich. jetzt durch? Nee, wir bleiben bei Raw. Und zwar möchte ich deine Meinung wissen zum Funkasaurus Brodus Clay. Was, ja, also erstmal die Meinung, als er gekommen ist, was hast du gedacht und was macht man mit dem, was denkt man sich dabei und so weiter. Dann. Also als ich das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, okay, der gute Brotus Clay hat wahrscheinlich auf Twitter zu viel Unsinn erzählt und jetzt möchte man ihn quasi bestrafen. Und dann dachte ich, und zur Strafe kriegt er dann dieses Gimmick und dann musste ich natürlich auch, weil ich das ja damals in den 90ern auch gesehen habe, als Too Cold Scorpio dann auf einmal zu dem Godfather da gemacht hatten, da dachte ich erst, okay, jetzt hat er das Gimmick. Und aber als ich dann gesehen habe, mit welcher Begeisterung dieser Brutus Clay da diese Rolle gespielt hat, da dachte ich, ach, das ist ja super. Also die Matches, die sind ja dann nicht viel, aber so dieser ganze Auftritt und so, das ist sehr unterhaltsam und super. Ich glaube allerdings, so nach 2, 3 Monaten wird sich das irgendwie ein bisschen abgenutzt haben. Für die Hausshows ist das natürlich klasse. Ja, Also wir müssen hoffen, dass er bei Raw mitkommt. ich weiß gar nicht genau, der gehört zu Raw, ne? Er ist Na, ja im eigentlich Moment gehört er zu wieder Raw, im aber Betrieb. er Ich tritt hoffe mal, überall dass wir das im März in Berlin auch zu sehen bekommen. Genau. Ich fand, das war für mich einer der Highlights bei Raw. Ja, Funkasaurus Brodus Clay, eine sehr unübliche Art, sich aus einem riesigen Aufbau herauszuwinden, beziehungsweise das zu lösen, anstatt jetzt wirklich diesen zerstörenden Brodus Clay zu bringen, so wurde er ja die ganzen Wochen über aufgebaut, bringt man einfach The Funkasaurus. So kann man es auch machen. Also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass das als Bestrafung gedacht war und dass die WWE selber überrascht ist, wie gut das angekommen ist. Ja, also die Reaktion, also der zieht eindeutig Reaktion, da kann man nichts gegen sagen. Ja, und es ist sehr seltsam, also. Ich hätte aber noch ein Raw-Stichwort für dich. Ja, ich möchte gerade noch mal ganz kurz was zu Brodus Clay sagen. Und Ja. ja, er windet sich jetzt durch seinen Dance-Contest und besiegt so ein paar Jobber, Heath Slater, Alex Riley. Alex Riley zählte leider auch schon zu den Jobbern bei SmackDown. Wobei das sehr unterhaltsam war, weil Alex Riley anfangs immer mitgetanzt hat. Habe ich nicht gesehen. Das würde mich schon interessieren, weil Alex Riley habe ich ja seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Also mir geistert seit ungefähr einer halben Stunde vor der Aufnahme geistert mir auch immer dieses Somebody Call My Mama im Kopf herum. Das war ja damals von dem, ich glaube, von dem war das von Ernest Miller bei WCW. Ich glaube, der hatte ja so ein Gimmick, wo er dann quasi James Brown nachgemacht hat. Und der hatte, glaube ich, dieses Somebody Call My Mama. Das war so eine Mischung aus dem und dem alten Godfather-Song. Naja, also ich will mich an dieser Stelle auf jeden Fall nicht über die Zukunft beschweren, ob da dann noch überhaupt irgendwas kommen kann. Naja, auf jeden Fall Jobber-Matches, man scheint irgendwie vom Aufbau zu stehen. Man weiß nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Naja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich will mich nicht drüber beschweren, denn jetzt die Wochen lang ist es wirklich sehr unterhaltsam, da kann man nichts gegen sagen und wir lassen uns einfach überraschen. Mal für Raw das Stichwort Dolph Ziggler, denn wir haben jetzt über CM Punk und John Laurinaitis gesprochen, aber CM Punk kämpft ja nun um den Titel beim Royal Rumble nicht gegen John Laurinaitis, sondern gegen Dolph Ziggler. Hat man mit dem denn noch irgendwas gemacht, um ihn als Gegner aufzubauen? Ja, und zwar waren ja am Anfang CM Punk und John Cena dann im Ring. CM Punk hat, was hat CM Punk gefordert? Ich weiß gar nicht mehr, aber genau, auf jeden Fall kam dann John Cena noch dazu. Und ja, letztlich lief es dann darauf hinaus, dass John Laurinaitis hier rauskam und meinte, okay, Punk, Cena stehen ja jetzt anscheinend auf einer Seite hier, die in Forderungen gegen mich, also wir haben beide gefordert, dass John Laurinaitis rauskommt, hatten beide Probleme mit ihm und so weiter, also wieder der böse GM und so weiter, und Laurinaitis meinte dann mal eben Tag Team Match festzusetzen und die beiden Gegner kamen dann zusammen mit Vicky Guerrero raus, und zwar Dolph Ziggler und Jack Swagger. Und die konnten Punk und Cena dann via Roll-Up besiegen. Ziggler hat Punk mal eben schnell via Roll-Up gepinnt und Punk wurde vorher von Laurinaitis abgelenkt, denn Punk wollte, ja, also zwar gab es draußen so ein paar Szenen mit John Cena oder ähnlichen, auf jeden Fall war der Ref ein bisschen abgelenkt und CM Punk wollte einen Elbow von der Ecke zeigen. Der Ref stand davor, als CM Punk hat den Ref eben so zur Seite, ja nicht direkt geschubst, eben so zur Seite geschoben, damit er auf die Ecke konnte, und Laurinaitis saß während des Ganzen am Kommentatorenpult, der ganze Zeit nur auf sein Handy gestarrt, und Michael Cole meinte schon ganze Zeit, Laurinaitis müsste sich ja um das Wohlergehen aller Leute hier kümmern und so weiter, und ja, genau das hat er jetzt wohl auch vorgehabt. Er ist zum Ring gegangen und hat CM Punk erstmal angeredet, warum er denn den Referee da so zur Seite geschoben hat und so weiter, und ja, CM Punk war abgelenkt, Roll-Up von Dolph Ziggler, und ja, das Heel Tag Team hat gewonnen, und Laurinaitis ist dann schnell abgehauen, und man hat gemerkt, das Ende hat ihm gefallen. Und dann kam auch die Forderung für das Match später. Das haben wir aber ja schon durchbesprochen. Ja. Das Match zwischen CM Punk und Dolph Ziggler könnte ja ein sehr gutes werden. Ich befürchte allerdings, dass da vielleicht doch zu viel die John Laurinaitis-Geschichte mit reinkommt. Dass es dadurch eher nicht zu so einem flüssigen Match kommt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes, technisch fantastisches Match. Und ich glaube, diese Gimmicks und Stipulation, beziehungsweise Gimmicks-Stipulation, diese Storyline, die damit reinfließt, macht das Ganze eher noch besser. Habe ich so das Gefühl? Ja, nur wenn das Match immer wieder unterbrochen wird, weil sich CM Punk und John Laurinaitis dann natürlich anstarren, dann kommt da natürlich kein richtiger Fluss rein. Nee, ich glaube, das wird nicht so dramatisch sein. Ich glaube, es kommt Fluss rein. Ich glaube, es kommt Fluss rein. Und ich glaube, die Andeutung der Matches bei Raw, die fand ich sehr, sehr gut. Also die sind beide wirklich, ja, ja, klar, gut. Und eindeutig. Das funktioniert im Ring zusammen auch sehr gut. Ich glaube, es wird Fluss entstehen und ich glaube, die Storylines, die bewahrt man sich dann fürs gute Ende auf. Ich bin sehr gespannt. So, da möchte ich noch kurz loswerden. Es gibt in diesem Jahr auch schon die Number One Platzierung für das 30-Man Royal Rumble Match. Das wurde dieses Jahr umkämpft zwischen R-Truth und The Miz. R-Truth besiegt The Miz via Shut Up. Damit ist The Miz Entry Number One für den diesjährigen Royal Rumble. Ist denn R-Truth damit automatisch 30, oder? Nee, R-Truth ist nicht automatisch 30. R-Truth wird dann wahrscheinlich einfach ausgelost. Okay. Ja. Ja, habe ich verstanden. Das ist auch schön. So, damit hätten wir eigentlich auch das Wichtigste von Raw. Ich glaube, das war alles bei Raw, ne? Ja. Also die Tag-Team-Champions, doch, das gehört auch noch zu Raw, das sollst du vielleicht auch noch sagen. Gibt es eigentlich ein Tag-Team-Match beim Royal Rumble oder sind die Tag-Teams auch in dem Royal Rumble-Match selber drin? Kein Tag-Team-Match angekündigt. Es gab ja da einen Titelwechsel. Ja, genau, das war vor einigen Wochen bei einer House-Show, da haben Primo und Epico die Titel gewonnen, weil Evan Bourne wohl schon wieder ein bisschen mit Drogen rumhantiert hat. Und eine 60-Tage-Suspendierung. Schon die zweite innerhalb von 2 Monaten. Ich glaube, die erste Suspendierung ging noch über 30 Tage und jetzt über 60. Genau, und das kann durchaus sein, dass das jetzt auch das Ende von ihm war. Ja, das ist, ich weiß nicht, was im Jahre zu... Es sei denn, kurz vor WrestleMania ist ja sozusagen, das läuft das ab. Sie brauchen dann doch nochmal einen, jemanden, der da sehr sprungstark und wendig ist, wenn bei WrestleMania doch wieder Money in the Bank gemacht wird. Ja, das wollte ich gerade sagen, man braucht noch ein paar Leute für die Spots. Aber das wäre ganz gut, wenn das bei WrestleMania wieder käme und da würde er natürlich gut reinpassen. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, dass es das wieder bei WrestleMania gibt und ja, ich denke auch Evan Bourne bellt man noch für die netten Spots bei WrestleMania und wenn er sich da Mühe gibt, vielleicht sagt man sich dann auch, okay, behalten wir den Jungen doch noch und geben ihm noch eine Chance. Ansonsten habe ich das Gefühl, würde er bei TNA in der X-Division landen. Bei TNA in der X-Division, ja, das ist schwierig zu sagen, da bin ich mir nicht sicher. Doch, das glaube ich wohl. Ja. Okay, also Kofi hat jetzt natürlich ganz verloren, weil sein Tag-Team-Partner weg ist. Ja. Und da gab es ja nun überhaupt keinen Single-Push mehr. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen. Ja, man hat ihn nicht gesehen. Was jetzt mit Kofi passiert? Ja, das könnte auch nicht gut aussehen. Es sei denn, man packt ihn wieder irgendwie in die IC-Titelfehde, in die US-Titelfehde und so weiter. Mal sehen. Ja. Also eigentlich hatte man in den letzten Jahren immer irgendwas für ihn. Nichts richtig riesig Großes, aber eigentlich war er immer überall drin. Also ich denke, da findet man was. Schade, er ist eigentlich ein ganz unterhaltsamer Wrestler. Ja, er hat konstant gute Leistungen, hat sich noch nicht groß was verschulden lassen. Er bringt hin und wieder mal ein paar Fehler in die Matches, aber insgesamt konstant gute Leistungen. Also da macht man eigentlich nichts falsch, wenn man den irgendwo wieder reinpackt. Genau, und er kann ja noch beim besten Willen nichts dafür, wenn er seinen Tag Team Partner Nee, verblödet. eben. So. Das war's soweit für Raw. Ja, dann darfst du jetzt auch ein paar Stichworte für SmackDown einbringen und ich erzähle dir da was zu. Also das, was mich am stärksten interessiert, ist zunächst mal Wade Barrett gegen Randy Orton. Wie ist es da weitergegangen, nachdem Wade Barrett Randy Orton von der Treppe geschmissen hatte? Ja, da war ja die Rückkehr angekündigt für dieses SmackDown im Match zwischen Wade Barrett und Randy Orton auch direkt. Ja, zu dem Match kam es natürlich nicht. Wade Barrett hielt eine nette In-Ring-Promo und letztlich kam Randy Orton dann wütend rausgerannt. Und die beiden haben sich direkt auf dem Entrance Stage da zwischendurch haben sie sich dann gebrawlt. Und das ging dann bis in den Ring und so weiter. Kamen dann ein paar Referees, haben versucht, das zu unterbinden. Dann ist Theodore Long raus und hat ein paar Superstars, die man so nicht so oft sieht, rausgeschickt, damit die das unterbinden konnten. Wade Barrett konnte letztlich sich auch da aus dem ganzen Spektakel herausziehen und sich das angucken, während Randy Orton mit diesen ganzen Mit-Kadern im Ring seinen Spaß machte und alle einen RKO verpasste. Also jeweils. Gab es da noch irgendwelche Aussagen zum Thema Royal Rumble in dem Zusammenhang? Also ich weiß nur, dass Wade Barrett und Randy Orton beide im Royal Rumble sind. Okay, Wade Barrett hat ja auch öfter schon mal angekündigt, dass er derjenige sein wird, der den Royal Rumble gewinnen wird. Ja, und Randy Orton ist auch wieder drin. Was ich nicht glaube, aber das Ich auch nicht. ist Es wäre schön, also ich hätte da nichts gegen. Nächstes SmackDown-Stichwort. Wie ist es denn mit Daniel Bryan und Big Show und Mark Henry weitergegangen? Ja, damit fing die Show wahrhaftig an. Mit einer In-Ring-Promo von Big Show und der kam raus und meinte, er hätte AJ wohl auch schon persönlich die Entschuldigung entgegengebracht und AJ hätte die wohl auch angenommen und er möchte das jetzt aber auch nochmal hier öffentlich machen und so weiter. Und es wäre wohl ein schrecklicher Unfall gewesen und so weiter. Er schämt sich deswegen und es tut ihm leid. Ja, Daniel Bryan kommt heraus. Daniel Bryan ist fantastischer hier momentan. Der redet auf Big Show ein und meint, ach, das ist ja unverzeihlich. Und er dachte immer, in der WWE wären Athleten und nicht solche komischen genetischen Monster und so weiter. Und Big Show müsste sofort zurücktreten. Das wäre unverzeihlich. Big Show meinte vorher auch noch, er würde nach dem Royal Rumble, würde er wohl drüber nachdenken, ob er nicht erstmal eine Schaffenspause bräuchte und sich ja erstmal ein bisschen Gedanken macht. Ja, und Daniel Bryan in seiner perfekten Heel-Rolle hat dann so lange auf Big Show eingeredet, bis Big Show ihn erstmal ordentlich in die Ecke gedrängt hat und meinte, das wäre ein Unfall gewesen und so weiter. Ja, dann kam Mark Henry noch dazu und ja, was ist da noch passiert? Eigentlich nicht so viel. Also letztlich kam dann Theodore Long am Ende raus und hat gesagt, okay, jetzt sind schon ist Daniel Bryan gegen Big Show gab es, glaube ich, schon. Daniel Bryan gegen Mark Henry gab es schon. Dementsprechend ist es nur logisch, dass wir heute Abend dann Big Show gegen Mark Henry sehen. Ja, und dazu kam es dann im Main Event und wir wollen da natürlich direkt mal hinblättern. Ja, der Main Event, das war eine sehr, sehr komische Sache. Da hat sich nämlich Mark Henry direkt im Main Event mal wieder verletzt und man musste das Ende wieder irgendwie umplanen. Und das war sehr, sehr seltsam im Fernsehen, denn das Match fing an, wir haben noch nicht viel gesehen und wir merken schon, ach, Mark Henry. Oder echte Verletzung? Nee, eine echte Verletzung. Man musste, wie gesagt, das Ende umschreiben. Das macht man ja nur bei einer echten. Ist aber weiterhin für diesen Sonntag angekündigt im Match. Also ich denke. Das Match und vielleicht sieht man dann endlich mal ein, dass man ihn nicht von Verletzung zu Verletzung tragen kann und ihn endlich mal in Pause bringt. Naja, Ja, ich habe auch gehört, dass das teilweise an ihm selber liegt, weil er im Moment so weit oben ist, dass er selber da, sozusagen das fordert, dass er trotzdem weiter bei den Sendungen ist, weil er auch vielleicht davon ausgeht, dass das das letzte Mal ist, bevor er dann sich vom Wrestling verabschiedet. ja, das kann ich auch gut verstehen, dass er dann glaubt, okay, wenn ich jetzt eine Pause mache und so weiter, dann komme ich nicht wieder so hoch und okay, ist eh schon kurz am Ende und so, ja. Kann ich verstehen. Ja. Naja, auf jeden Fall, Ja, wir sehen vor der Werbepause, okay, Mark Henry ist irgendwie auf dem Boden aufgeschlagen, das sah gar nicht gut aus und der hatte auch Schmerzen, der hat sich dann rausgerollt, lag dann draußen und man hat eindeutig gesehen, da ist was nicht gut und dann ging es in die Werbepause. Und als wir dann von der Werbepause wieder da waren, sahen wir Big Show im Ring stehen und wir hörten gerade noch Lillian Garcia rufen, Big Show. Es wurde dann wohl gesagt, Big Show hätte Mark Henry noch einen Knockout-Punch verpasst und dementsprechend hätte Mark Henry dann, wäre Mark Henry nicht mehr in den Ring gekommen, es hätte einen Countout gegeben und sowas. Ja, ich habe ja das Gefühl, dieses ganze Knockout-Punch gab es gar nicht mehr, weil Mark Henry war irgendwie weit und breit nicht mehr zu sehen. Ich bin ja mal gespannt, wie sie das dann beim Rumble machen, wenn er verletzt ist. Bin ich auch. Die sind ja Ich denke. Dritter, das heißt, sie können ja schon ihn irgendwie dann verletzen und dass er dann ganz lange da irgendwie in der Ecke liegt im Käfig. Aber ist ja schon ein bisschen Ja, komisch. irgendwie sowas wird man bringen, denke ich. Das ist ja der Vorteil an so einem 12-Sider. Auf jeden Fall Big Show besiegt Mark Henry durch Countout und wir sehen dann nach der Werbepause Mark Big Show im Ring sehen. Wird angekündigt von Lillian Garcia, dass er gewonnen hat. Uns wird das Ganze nochmal erklärt und wir sehen schon hinterrücks Daniel Bryan mit dem Stuhl und er schlägt mit dem Stuhl auf Big Show ein. Einige Male nimmt Big Show dann noch einen Lebel-Lock und außerhalb des Rings geht es dann weiter. Big Show kann kurz kontern, allerdings letztlich ist es dann so, dass Daniel Bryan Big Show, glaube ich, den Titel zuwirft und ihn dann gegen die Beine tritt und dann gibt es noch weitere Schläge mit dem Stuhl gegen Big Show. Also gefällt mir gut. So, im Ring wurde Big Show dann von Bryan nochmal in den Lebel-Lock genommen. Big Show konnte sich befreien und hat Daniel Bryan Chokeslam verpasst. Und kurz vor dem Knockout-Punch konnte Daniel Bryan dann fliehen und ja. So war das. Ja, es war ein sehr katastrophal, kann man sich nicht sagen, weil es war ja nicht gewollt, aber auf jeden Fall sehr chaotisch, dass man das Match vor der Werbepause kurz beginnt und nach der Werbepause bekommt man nicht mal das Ende mit, sondern nur noch, dass Lillian Garcia Big Show ruft, man weiß nicht mal warum und dann kommt schon Daniel Bryan attackiert, also das war ein bisschen unglücklich. Es wäre natürlich wichtig, dass in so einem Moment die Kommentatoren, die aber leider relativ schlechter sind, Die Kommentatoren haben dann nach einiger Zeit reagiert und was haben, passiert ist, ne? ja, die Reagoren, ach, Kommentatoren haben nach einiger Zeit reagiert und haben kurz zusammengefasst, was passiert ist. Hätte ich mir aber auch schöner vorstellen können. Letztlich war Raw und SmackDown aber beide durchaus unterhaltsam, also ich kann mich jetzt auch nicht beschweren. Der Rumble-Aufbau war soweit okay. Ich hätte mir irgendwie noch ein bisschen mehr gewünscht, von wegen, dass die Leute sich gegenseitig so ein bisschen bei Raw schon über die Seile werfen und solche Dinge, man merkt die irgendwie nicht, also mal abgesehen von den Spots und dass die Leute gesagt haben, hin und wieder, ja, wobei es gab gar nicht so viele Promos, wo die Leute gesagt haben, dass ich den Rumble gewinne. Eigentlich nur Y2J, der da direkt was zu gesagt hat und vielleicht noch White Barrel Randy Orton. Auf jeden Fall, insgesamt außer diesen Royal Rumble Spots gab es nicht so extrem viel Aufbau zum Royal Rumble selber. Man muss zugeben, der Royal Rumble verkauft sich auch so gut, weil der Royal Rumble da ist, aber es hätte ein bisschen mehr sein können. Man hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht, dass man. Es kam noch so ein bisschen raus, als jemand, der auch für den Rumble irgendwie da für den Sieg dachte, er wäre da mit dabei, aber ist jetzt auch nicht überragend. Nee. Nee, auf jeden Fall, man hat das sehr gut gemacht, dass man die anderen drei Matches, die auf der Card stehen, außer dem Rumble, sehr, sehr gut aufgebaut hat noch. Bevor wir jetzt den eigentlichen Rumble dann tippen, hast du noch was gehört von den sozusagen Gastauftritten im Rumble, die geplant sind? Gastauftritte, ja, ich habe da letztens was gelesen. Also ich glaube, da sind Leute geplant, wie zum Beispiel Hacksaw Jim Duggan. Hexer Jim Duggan, richtig? Wenn du die Leute auswendig hast, dann sag du mal, dann brauche ich das jetzt hier wieder Also ich suchen. habe heute gehört, Hexer Jim Duggan, Road Dogg Jesse James, Ja, genau. eventuell der Road Warrior Animal. Das ist ja der Joe Laurinaitis, das ist ja, ich weiß gar nicht, ich glaube der Bruder sogar von dem John Oh, Laurinaitis, das ist interessant, oder das ich auf wusste ich auch jeden nicht. Fall verwandt. Und ich glaube, das war es auch schon, was ich gehört habe. Ja, das war es, glaube ich, ne? Also Hexer, Road Dogg, Animal, ich glaube, das waren die drei Namen, die ich gehört hatte. Ja, ansonsten The Rock wird wohl beim Royal Rumble nicht zu sehen sein. The Rock wurde angekündigt für Raw am 27. Februar. Ja, das finde ich auch gut. Da sollte man nicht zu viel machen, ja. Nee, also The Rock beim Royal Rumble brauchen wir auch wirklich nicht. Der Royal Rumble, der reicht so schon. Wir haben dann noch drei schöne Matches auf der Karte. Das ist super. Ja, da kann man mit leben. Nee, ist noch nicht auf der Karte. Aber ich denke, da müsste eigentlich noch was kommen. Das ist sehr unüblich. Es könnte auch sein, dass so jemand wie Beth Phoenix auch in den Rumble kommt. Ja, Beth Phoenix und wir haben ja das In-Ring-Debüt von Aksana gesehen bei SmackDown, die er auch dann direkt gewonnen hat, und dann kam noch Tamina dazu. Oder nee, er hatte Oksana, ja, Oksana hat gewonnen gegen Natalya, und dann kam noch Tamina und dazu. Ansonsten Kelly Kelly hat man in letzter Zeit sehr wenig gesehen. All diese Diven, ja, Eve Torres ist natürlich durch Zack Ryder jetzt im Rampenlicht auch sehr gut. Ansonsten in Divas Division passiert nicht viel. Ist gut. Ja, Daumen nach oben. Umso besser. Ja. So, dann muss ich hier einmal gucken. Wollen wir mal den Rumble tippen? Ja, ich suche gerade schon irgendwie unnötiges Papier. Eine News ja noch. Ja, einen Moment bitte. Dann so. Athena. Ich habe heute auf dem Mittagsspaziergang dann mir den Wrestling Observer angehört. Ja. Und das läuft jetzt auch diesen Monat ab, mein Abo. Mhm. Dann bin ich wieder mal am Überlegen. Ich mache das weiter. Mach es nicht weiter und dann mache ich erstmal 2-3 Monate Pause, und dann, wenn ich das 2-3 Monate nicht mehr habe, dann komme ich bestimmt wieder. Ach, dann willst du jetzt aber eigentlich hören und abonniere das wieder. So wie das eigentlich jedes Jahr läuft. Ja. Und da habe ich dann noch gehört, Sting hat sich wohl verletzt. Sting? Und okay. Sting? Ja. Also ist jetzt dann eine TNA-News, ne? Ich habe jetzt zwei TNA-News, die aber, glaube ich, allgemein Interesse sind. Ansonsten verfolge ich TNA nicht mehr. Nee. Aber Sting hat sich verletzt, und da gab es verschiedene Gerüchte. Das könnte theoretisch sogar eine Verletzung sein, dass er damit dann seine Karriere beenden müsste. Okay. Und das andere, was ich gehört habe, ist, dass Hulk Hogan bei einer House-Show in England von TNA als Wrestler aktiv in den Ring gestiegen ist. Genau, ich habe da auch ein Bild gesehen, und zwar irgendwie auch mit Sting, oder wem war das? Auf jeden Fall gab es da irgendwie ein Bild, wo er mit Sting und dann Robert Root oder James Storm im Ring jubelte. Und das muss ganz furchtbar gewesen sein. Aber das kann ich mir auch wieder gut vorstellen. Es ging da wohl nur um die atmosphärischen Moment. YouTube oder so gucken. Ja, ich glaube, das wollen Leute gar nicht. Das hat der Dave Meltzer auch gesagt. Das tut beim Zugucken richtig weh. Nicht, weil es so schlecht ist, sondern weil man eigentlich sich fragt, warum der sich das antut. Weil er kann kaum laufen, und ich glaube, der konnte dann auch zurück gar nicht alleine vom Ring wieder dahin. Und man fragt sich, warum er dann bei einer Hausshow mit 4.000-5.000 Leuten, warum er sich selber das antut. Naja, vor allem auch noch bei einer Hausshow, da kann man jetzt ja noch nicht mal sagen, okay, dann kaufen ein paar Leute mehr den Pay-Per-View oder so. Ja, aber bei der Hausshow wurde nicht mal vorher dafür Werbung gemacht. Das heißt, es war nicht mal ausverkauft, obwohl TNA behauptet hätte, es wäre ausverkauft. Also TNA behauptet auch die ganze Zeit, es wären 8.000 Leute da gewesen, obwohl nur 4.000 da waren. Also das ist schon alles ein bisschen feindlich. Wenn sie vorher mit seinem Namen geworben hätten, wäre das ja was anderes gewesen. Aber so, also das ist schon ziemlich traurig, wie das im Moment mit dem Hulk Hogan abgeht. Ja, das war der Mann braucht Geld. Jetzt, wolltest du noch was sagen? Nee, nicht so dringend. Und dann gab es noch im Wrestling Observer noch die Jahreswahlen, wo die Abonnenten und Leser des Wrestling Observers dann in verschiedenen Kategorien sagen konnten, was das Beste im Jahr war. Und da fand ich, gab es ein paar ganz interessante Geschichten. Und das Interessanteste fand ich eigentlich, das Pay-Per-View des Jahres wurde Money in the Bank. Das also WWE-seitig jetzt. Die UFC-Sachen, die auch alle relativ hoch in den Top 10 sind. Ich glaube, es waren nur 2 oder 3 Wrestling-Pay-Per-Views im Top 10. Aber vom Wrestling her war auf Platz 1 Money in the Bank. Und hat Dave Meltzer sich auch ganz deutlich zugeäußert und gesagt, seiner Meinung nach auch, er hat den also sehr hoch gelobt, Money in the Bank. Er hatte gesagt, es wäre vielleicht sogar der beste WWE-Pay-Per-View, den er jemals gesehen hätte. Weil in sich von Match zu Match, mit Ausnahme des Frauen-Matches, halt wirklich kein schlechtes Match gab, und weil es sich so von Match zu Match gesteigert hatte. Und er sagte, WrestleMania wäre da dieses Jahr überhaupt nicht rangekommen. Auch wenn die Produktion bei WrestleMania besser wäre, also jetzt vom Gesamtpaket, sagt er, ist das richtig, dass Money in the Bank und nicht WrestleMania besser WWE-Pay-Per-View des Jahres geworden ist. Würde ich auch durchaus schützen, ist ja auch die einzige DVD, die ich mir dieses Jahr gekauft habe, hat ja auch seinen Grund. Ja, ich kaufe mir aber keine WWE-DVDs mehr. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich muss sagen, bei mir ist immer noch bei WrestleMania diese Atmosphäre, da freut man sich riesig drauf und so weiter. Das ist immer schwierig zu sagen. Ob Money in the Bank war natürlich, also ich meine, die Money in the Bank Matches waren alle okay und so weiter, aber der Main Event war natürlich klasse. Das muss man schon sagen. Genau. Genau, das Das war das Wichtige. Also ich meine, die Sachen davor, die waren alle okay, aber ich fand die jetzt auch nicht so fantastisch dolle. Dementsprechend ist es schwierig zu sagen, ob es jetzt. Relativ gut, da waren wir sowieso, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung, als wir den Resio gemacht haben. Fand ich sehr, sehr gut. Was noch interessant war beim Match des Jahres, da hat auch CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank hatte auch den ersten Platz gemacht bei den Lesern. Ja. Da gab es dann einen Podcast, den hatten der Brian Alvarez, Dave Meltzer zusammen mit dem Bruce Mitchell vom Pro Wrestling Torch gemacht. Den haben sie ja ab und zu auch mal als Gast, vor allem wenn es dann halt um solche Themen geht, wo es teilweise auch um historische und solche Themen geht. Und da waren sie sich nicht ganz einig. Dave Meltzer sagte, das wäre richtig. CM Punk gegen Cena in Chicago war das beste Match. Und Bruce Mitchell und Brian Alvarez haben Undertaker gegen Triple H bei WrestleMania. Ja, da muss ich sagen, da bin ich auch gerade schon am Überlegen gewesen. Also ich würde sagen, also die waren beide atmosphärisch ziemlich gut. Natürlich jetzt Punk und Cena durch die kleinere Halle noch einiges besser. Aber ich glaube, ich würde auch auf Triple H Undertaker gehen. Einfach auch, weil das... Es war einfach noch so ein Stückchen riesiger. Ich würde so, ja, würde ich sagen. Ja, für mich, ich fand das so okay. Ja, also wenn ich jetzt allerdings sagen würde, nicht jetzt allerdings, was ich mir jetzt gerade nochmal einfach so zur Unterhaltung angucken wollte, würde ich mir sagen, okay, Cena Punk, weil das einfach durch die Atmosphäre, also durch diese Zuschauerreaktion hervorstach. Punk bei Undertaker Triple H, da muss man mit ein bisschen mehr Verstand gucken, da war Storyline in dem Match viel mehr drin und so weiter und ja. So. Ansonsten bei den restlichen Awards, zum Beispiel bei dem besten Wrestler oder bei dem technisch besten Wrestler, da waren sehr viel dann japanische Wrestler auf den vorderen Rängen. Ja, da kennen wir uns ja nicht so aus. Nee. So, der Royal Rumble aus St. Louis, Missouri, heute Nacht, beziehungsweise morgen früh hier ja im schönen Deutschland. Missouri spricht man so aus. Missouri spricht man das aus. Ja, ich habe ja so meine Probleme mit den englischen Städten und das kennen wir ja. Kennen wir. Ja. Ich fange mal an zu tippen, ist das okay? Ja, ist es. John Cena gegen Kane, ich fange an. Kane wurde in den letzten Shows einfach nur extremst dominant dargestellt. Das ist für mich eigentlich keine Frage, dass man bei so einem Pay-Per-View für all die Cena-Fans John Cena gewinnen lässt. Das ist auch, so lange ist es fast notwendig. Wenn jetzt Kane da auch noch klar John Cena beim Royal Rumble besiegt, dann ist irgendwie Kane ein bisschen überstark. Ich weiß gar nicht, was man da noch bringen soll. Das ist dann fast wie Nexus. Da muss man dann so eine Fünfergruppe hinschicken, um Kane fertig zu machen. Also ich tippe auf Cena. Ja, also theoretisch könnte man natürlich sagen, okay, es gibt ja vor WrestleMania noch den einen weiteren Pay-Per-View. Wenn man das natürlich in die Länge ziehen wollte, könnte man Cena auch einmal verlieren lassen. Aber bei Royal Rumble wäre das bessere Ende. Einfach nur wegen Royal Rumble jetzt schon so. Ich glaube auch, dass, weil von meinen Tipps her die Royal Rumble-Sieger ein bisschen heel-lastig sind, glaube ich auch in dem Match, dass er das wahrscheinlicher ist, dass John Cena gewinnt. Deshalb tippe ich auch auf John Cena. Ja. Okay. Das nächste Match, World Heavyweight Championship, Triple Threat Steelcage Match. Daniel Bryan gegen Mark Henry, gegen The Big Show und Thomas fängt an. Ich glaube, dass, also normalerweise hat man ja immer schon gesagt, bei Daniel Bryan, der hat sowieso keine Chance gegen die Großen. Ich glaube aber, dass dadurch, dass es ein Käfigmatch ist und dass er quasi dann auch aus dem Käfig einfach flüchten kann und damit gewinnt, dass das Match eigentlich so ein bisschen quasi extra für ihn gemacht ist, damit er nochmal sein Titel irgendwie feige verteidigen kann. Also durch Submission kann man in diesem Steelcage-Match übrigens nicht gewinnen. Nee, das wurde bei SmackDown noch gesagt. Auch nicht durch Pin? Ja, das hab ich mich dann auch gefragt, aber ich glaube, durch Pin ist möglich. Es wurde wirklich gesagt, nur Submission geht nicht. Das ist ja komisch. Ja, ich denke, da einfach nochmal eine Hürde reinbringen zu wollen, wegen LeBellock und so. Ich glaube, dass Daniel Bryan aus dem Käfig flüchten wird, so ein bisschen dann auch feige. Auf Daniel Bryan. Ich auch. Sehe ich eigentlich genauso. Ich finde das auch gut. Also als ihr das Steel Cage festgelegt habt, dachte ich, endlich mal wieder ein Steel Cage, was auch so von der Storyline her Sinn macht. Ja, und noch ein Steel Cage, was bei einer entsprechend vernünftigen Ort einfach gebracht wird. Nicht irgendwie bei so einem CD-Pay-Per-View oder bei Hell in a Cell sind ja andere oder bei irgendeiner Weekly-Sendung wirklich ein vernünftiges, für ein großes, wichtiges Match bei einem vernünftigen, guten, wichtigen Pay-Per-View. So, ja, ich tippe natürlich auch auf Daniel Bryan. Ich sehe das genauso. Also, Mark Henry verletzt kann man natürlich den Titel nicht geben. Big Show in einem Steel Cage Match den Titel zu geben, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber irgendwie, naja. So, naja, ich tippe natürlich auf Daniel Bryan. So, WWE Championship Match mit Special Guest Referee John Laurinaitis. CM Punk trifft auf Dolph Ziggler. Ja, beim Rumble bringt man ja gerne solche Matches, wo man ein bisschen rumexperimentiert. Und jetzt ist man ja eh in der Phase der neueren Stars. Ich glaube aber, dass man Ziggler den Titel noch nicht gibt. Ja, es ist schwierig. Jetzt mit John Laurinaitis als Referee kann man keine DQ oder so. Das ist ein bisschen alles ein bisschen schwierig. Ich denke, John Laurinaitis, also es ist einfach, wenn Dolph Ziggler jetzt einfach gewinnt, das wäre irgendwie fast zu offensichtlich, dadurch, dass John Laurinaitis schon meinte, er stehe auf der Seite von Punk und so, von Ziggler und so weiter. Ich glaube, es wird irgendeine Phase im Match geben, wo John Laurinaitis dann zu Boden geht und ein neuer Referee kommt und CM Punk gewinnen kann. Also ich tippe auf CM Punk. Zumal man ja auch, zumal und von diesem Gerücht gehe ich auch aus, dass Chris Jericho dann den Rumble gewinnt und dann gegen CM Punk antritt bei WrestleMania um den Titel und ja, da muss der Titel ja auch da sein, ne? Ja, Titelwechsel beim Royal Rumble ist eh irgendwie nicht so richtig, weil da ist der Fokus auch mehr so auf den Royal Rumble. Die Matches davor sind zwar so, ja, im Fokus von wegen, okay, das sind alles schöne technische Matches, aber wenn ein Titelwechsel da wäre, das würde einfach untergehen, weil da halt einfach mehr der Royal Rumble-Gewinner später interessiert. Da kommt das jetzt. Ja, also das Technische war dann eher auf Punk Ziggler bezogen und schön meinte ich dann, wo er Cena kennt. Also ich bin gespannt. Ich weiß natürlich, das wird technisch kein Kunstwerk, aber ich bin sehr gespannt auf das Match und ich glaube, das wird auch sehr unterhaltsam. Okay. Also Punk Wir sind gegen gespannt. Ziggler, ja, und ich glaube sogar das Steel-Match wird ganz, das Steel-Cage-Match wird ganz gut, aber Ja. Cena gegen Kane wird, glaube ich, ziemlich furchtbar. Okay. So, das. Hey. Oh, jetzt geht's hier los, du. Nein, nein, ich rauche nicht. Der diesjährige Rumble. Was war das denn gerade? Hast du da gegen Becher gehauen oder was war das? Ach so. Ich möchte auch mal gegen Becher hauen. Warte mal ganz kurz. Oh, das macht Eindruck, ne? Ich habe nichts Nochmal. gesagt. Das ist auch, eigentlich mehr so ein Keramikton, was auch immer, Schneemann, der hier jetzt seit ungefähr. Klingt so ein bisschen, als wenn du so einen Blechnapf wie Gefängnis einsetzt. Diesen Johnny Cash Live-Album am Sitz. Sendest du gerade aus dem Knast? Da kann ich jetzt leider keine Angaben zu machen. Nee, also es handelt sich um dieses Schneemann-Dingens, was hier seit Jahr, 2 Jahren steht. Ja. Ja. Oh, bei dir ist Wasserfall. Also das eine ist, ich putze jetzt gerade die Spüle. Die Stühle? Genau, und gleichzeitig, weil ich jetzt gerade mit dem Abwasch fertig bin, und gleichzeitig habe ich kurz den Wasserkocher angestellt, weil ich gleich nochmal schnell einen Becher Tee trinken werde. Alle möglichen Quellen, die irgendwie Lärm erzeugen können, sind bei Thomas erstmal direkt eingeschaltet. Atmosphäre. Ich möchte auch ein bisschen Atmosphäre schaffen. Ich möchte hier gleich ein bisschen Musik oder so haben. Aber nee, das geht nicht. Das ist ja hier mit Rechten ganz schwierig. Das ist ja, das kann ich gar nicht machen. Ja, gibt's denn diese Woche? Den gibt's aber dann am Ende. Wir müssen erstmal fertig tippen. Ach so, so läuft das. Du überlegst ihn dir immer erst während der Sendung. Das ist interessant. So, der Royal Rumble 2012. Ja, Thomas darf gerade wieder anfangen und wir tippen das so. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir werden jetzt gerade mal. Wir werden diese Phase jetzt gerade erstmal ein bisschen überdauern lassen, bis der Wasserkocher da fertig ist. Das ist ja ganz schrecklich. Mach doch Kann mal man kaum weiter. hören. Das ist, als würde ich hier mit dem. Eieieiei. Wie ist denn das eigentlich mit dem Gitarrespiel bei euch im Haus? Ist das sehr laut? Ich habe noch nichts gehört. Wird die Gitarre überhaupt verwendet? Ich weiß nicht mal, wo die ist. So. Ich habe keine Ahnung. Ich hab noch nichts gehört, wie gesagt. Du sprichst auch selten mit deiner Schwester, oder? Das ist korrekt. Das hat aber ja nichts mit Hören zu tun. Hätte ja sein können, dass man mal erzählt, ich habe jetzt das gelernt oder das gelernt auf der Gitarre und ich kann das oder das oder Nein, nicht wirklich. schwierig oder das ist leichter, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe da noch nicht viel mitbekommen und ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Habe dann auch eine Vermutung. Ja, unsere Hörer bestimmt auch. Wie lange braucht denn dein Wasserkocher? Also unser ist in ein paar Sekunden immer fertig. In ein paar Sekunden. Ja, also ein paar Sekunden, in einer halben Minute, sagen wir so. Wie oft hast du denn den Wasserkocher selber schon bedient? Ja, schon mehrere Mal. Ich mache mir wohl auch mal einen Tee. Komm vor. Ja, oder es gibt diese netten diese netten Nudelsuppen, wo man dann einfach Wasser reinkippen muss und die rollen Nudeln da rein. Nee, das ist so nicht richtig. Die sind sehr lecker. Das ist eine Ansammlung von Geschmacksverstärkern mit ein paar Alibi-Nudeln. Nee, so meine ich das eigentlich gar nicht. Gibt ja auch noch diese anderen Nudeln. Also einfach dieses Tüten, wo dann einfach so ein. Geschmacksverstärker mit Alibi-Nudeln. Nein, nix da, nix da. Hier einfach diese Batzen Nudeln und den ballert man da dann hin, gibt ein bisschen Wasser rüber und dann hat man nette Nudelspeise, also keine Suppe direkt. Ja, das sind dann auch Geschmacksverstärker mit ein paar Nudeln. Auf Geschmacksverstärker. Das ist ein vernünftiger Gewürz und dann läuft das. Mal diese ganzen E-Zahlen da auf den Packungen durch. Nee, Weißt das will ich du, gar nicht. Ich habe gar keine Lust drauf, du. was das ist? Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dann schmeckt es auch nicht mehr. Ach, das glaube ich schon. Ich habe ja keine Ahnung, was es ist. Also dementsprechend soll ich da nicht stören, ne? Es gibt ja Mr. Google, der weiß das. Den Ah, kannst du dann Mr. Google. fragen. Warte, ich habe gerade mal eine Idee. Ich habe hier so eine nette Dose Energy Drink stehen. Wir möchten gerade mal nachgucken, was da eigentlich drin ist. Oh je, viel zu viel Kaffee, Koffein. Ach, ja, das sowieso, aber das wissen wir ja. Das ist ja uninteressant. Ich meinte jetzt eher diese netten E-Bill. Trinken, sonst schläfst du schlecht. Ach so, guckst du denn eigentlich heute Nacht den Royal Rumble live oder guckst du dir den Replay an? Nee, ich hatte eigentlich vor, live zu gucken. Musst du morgen gar nicht in die Schule? Nee. Was sind Ferien oder was? Ja, 2 Tage. Was sind denn für Ferien jetzt? Einfach so aus Spaß mal, ne? Warte mal. Was ist hier denn? Ammoniak-Zucker-Couleur. Vitaminmischung. Niacin, Pantothensäure, Säureregulator, Trinatriumcitrat, Aroma, Aroma, Koffein, Glucuranolacton. Ja, ich will es gar nicht wissen. Aber kein E sonst was oder so. Na, dann geht das ja. Mit Taurin und Koffein. Ja, das ist auch schön. Krebsgefährdend, wenn man da zu hohe Mengen hat. Also das ist natürlich bei diesen Drinks jetzt nicht in solchen Mengen, dass es wirklich so ist, weil sonst hätte das ja keine Zulassung, aber ganz ohne ist das glaube ich auch nicht. Dann sehr gut. Wir googeln gleich mal. Wir haben ja nichts anderes zu tun, also googeln wir mal. Warte, wir werden das direkt mal machen. Mein Wasserkocher ist jetzt durch. Wir können jetzt so langsam auch mal den eigentlichen Rumble tippen. Ich möchte jetzt gerade mal wissen, was Taurin ist. Das interessiert mich jetzt gerade. Und dich interessiert das auch, das weiß ich ja. Und mein Wasserkocher ist jetzt auch durch. Dein Wohlergehen, mein Wohlergehen ist ja dein Top-Thema und so. Das ist ja ganz wichtig. Steht ja in höchster Priorität hat das hier. Taurin. Taurin, Wikipedia, Red Bull, Taurin, Institut für. Was ist das? Taurin, was ist das? Gesundheit.de. So, Internet ist schnell. Richtig populär ist Taurin mit dem Auftreten von sogenannten Energy Drinks. Wirkung. Für Erwachsene ist die äußere Zufuhr von Taurin nicht sehr da. Taurinmangel im menschlichen Körper kann Störungen des Immunsystems nach sich ziehen. Es wird angenommen, dass Taurin bei der Entwicklung des Nervensystems und beim Muskelwachstum eine Rolle spielt. Weiterhin wird ihm eine Funktion als Radikalfänger und als Überträgersubstanz im Gehirn zugeschrieben. Möglicherweise verstärkt Taurin die Wirkung von Koffein, was erklären könnte, warum Energy-Drinks stärker anregen als Kaffee. Aktuelle Untersuchungen kommen zu dem vorläufigen Ergebnis, dass Taurin bei der Behandlung einer Lungenentzündung oder Niereninsuffizienz helfen kann. Ja, klingt aber super. Kann ich da Dinge, kann ich das Zeug ja trinken wie sonst was? Ja, mach das mal. Ja, das ist ja fantastisch. Das klingt ja alles super. Ja, super. Da bin ich ja jetzt zufrieden. So, gut, dass wir das auch mal nachgeguckt haben. Ich werde mir jetzt erstmal so eine 100er Packung von diesen Energy Drinks bestellen. Bei Amazon gibt es das bestimmt. Gibt's nicht irgendwo auch Taurin pur? Ja, da müsste man gleich mal gucken. Gut, dass du das noch eben erwähnst. Das werde ich mir direkt mal hier notieren. Taurin bei Amazon kaufen. Sehr gut. Muss man es bei Amazon kaufen oder würdest du es auch woanders kaufen, wenn es woanders gäbe? Gäbe, wenn es das bei uns im Markt gäbe, dann würde ich mir das auch kaufen lassen, mitnehmen lassen. Würde ich das auch mal trinken, ja. Hast du denn jetzt den Begriff kaufen durch den Begriff mitnehmen korrigiert? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß jetzt, was ihr Das sagt, Synonym war so ein. bei euch im Markt. Da sind ja noch keine Überwachungskameras installiert, ne? Doch, nee, das war so ein. Das erklärt einiges. Nee, das war so, auf einmal kam das so raus. Da konnte ich nichts Ich mache hinzufügen. erstmal den Anzug hier, morgen für meine Filmaufnahmen. Ach, bitte, bitte, bitte. Du musst mir unbedingt sagen, wann das im Fernsehen kommt. Ich wollte da ein bisschen was über Wrestling erzählen. Das soll, glaube ich, im Pausen-Einspieler bei Monday Night Raw werden. Ach so. Das kommt dann immer vor den Werbespots. Ach nee, NDR sind doch gar keine Werbespots, ne? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Wenn es sie auf jeden Fall gäbe, dann könnte man dich ja immer so vor den Werbespots mal zeigen, so von wegen mein RTL und sowas, ne? Ich weiß nicht, wovon du sprichst mit meinem. Hör auf, den kennt jeder, das musst du schon mal gesehen haben. Doch in den doch bei Dingens da. Wer wird Millionär? Da kommt das manchmal. Ja, Das siehst du, da geht doch, sowas muss sagt man man oder kennen. so. Ja, doch. Ja, gut. Die So. letzte Wer wird Millionär-Sendung hat mir ganz gut gefallen. Das ist doch schön. Am Freitag. Wollen wir eigentlich den Royal Rumble als Hauptmatch auch noch tippen? Oder weiß das jetzt schon jeder, was wir tippen, Nee. dadurch, dass wir das erzählt haben? Nee, es weiß nur jetzt jeder, dass Energy Drinks sehr gut für den Körper sind. Das ist, glaube ich, keine große Überraschung, was wir tippen werden. So, warte mal. Also wir werden das so tippen. Wir werden im Royal Rumble einmal werden wir tippen, die letzten drei Leute, die noch im Royal Rumble stehen. Das gibt pro richtige Person einen Punkt. Und dann werden wir auch noch den Gewinner tippen und der zählt zwei Punkte. Oh, ist das nicht fair? Nee, eigentlich Habe nicht. ich mir jetzt bei einem gar keine Gedanken drüber gemacht. Nee. Und deshalb darfst du auch direkt anfangen. Thomas, die letzten drei Leute, die noch im Royal Rumble stehen werden. Also auf alle Fälle Chris Jericho. Ja. Dann sage ich nochmal, weil das mein anderer Kandidat ist, Randy Orton. Ja. Jetzt wird es aber dann schwierig. So, das ist jetzt auf jeden Fall einer von Raw und einer von SmackDown. Das ist schon mal sehr, sehr ausgeglichen. Und ich werde diese beiden Namen auch direkt mal bei mir hinschreiben, weil da tippe ich auch drauf. Randy Orton und Chris Jericho sind die großen Kandidaten. Und Ich dann wird es schwierig. tippe als drittletzter Wade Barrett. Das bedeutet natürlich, und ich tippe als Sieger, soll ich das auch gleich sagen? Ja, kannst du ruhig, wenn du willst. Als Sieger tippe ich, das war ja schon ersichtlich, Chris Jericho. Das heißt natürlich, wenn von der WWE irgendwie so ein ganz überraschendes Ende, dass zum Beispiel John Laurinaitis oder so, wie damals Vince McMahon, den Rumble gewinnt, dass das dann natürlich damit vollkommen raus ist. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was für komische Leute man denn noch in die letzte Position stecken könnte. Das ist gar nicht so einfach, denn das Roster Nee, ist. das war für mich auch die Schwierigkeit. Wade Barrett möchte ich jetzt nicht auch noch tippen. Wobei das sein könnte, dass Orton und Wade Barrett sich vielleicht sogar selber eliminieren noch und so ein Spaß. Aber ich glaube, solche Dinge, die bringt man früher, weil im Royal Rumble ist das auch immer gerne gesehen, dass man. Ja, wobei das kann auch nicht sein, weil Randy Orton dann noch im Royal Rumble stehen müsste, so spät. Das heißt, das fällt auch wieder raus. Was für Leute haben wir denn noch in den höheren Positionen? Das Problem ist, wir haben zwei Titelmatch ist mit guter Besetzung auch noch Cena und Kane, sonst hätte ich nämlich jetzt noch Cena gesagt, aber ich weiß auch nicht, ob der dann noch im Rumble steht. Nee, das glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das glaube ich nicht. Ja, wen gibt's denn noch? Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Dolph Ziggler, wenn er sein Match verliert, dass er dann noch wieder in den Rumble kommt. Es sei denn, wenn man wirklich Chris Jericho und den eher als Heel sieht, den Royal Rumble-Sieg gibt, dass der Royal Rumble gar nicht der Main Event wird, sondern dass Punk gegen Ziggler Main Event wird. Das hatten sie, glaube ich, auch mal gemacht. Ja, der Royal Rumble wird Main Event, da bin ich ziemlich überzeugt Ich von. hoffe, aber ich Ja, weiß nicht. man hat das in einem Jahr gemacht, Kurt Engel, einmal. war das nicht, als Kurt Engel gegen Rey Mysterio war, als Championship-Match? Das kann sein, es gab dann, glaube ich, noch John Cena gegen Edge, wo John Cena auf dieser komischen Rampe, die da hoch oder runter gefahren wurde, kam. Das hat man einmal gebracht und hat direkt gemerkt, okay, das ist nichts, und nächstes Jahr direkt wieder andersrum. Und ich glaube, das war 2006, das ist schon lange vorbei. Ich hoffe auch Wobei das. 2006 oder 2007 oder wann auch immer, das war ein sehr guter Royal Rumble, war. Sehr gute Zeit auch. So, ich habe jetzt gerade zugeschrieben, als drittletzter neben Randy Orton und Chris Jericho bei mir noch Sheamus. Ja, das wäre auch ein Kandidat von mir gewesen. Und Gewinner bei mir natürlich auch, das habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt, Chris Jericho. Das heißt, der einzige Unterschied bei uns ist, dass du, Wade Barrett und ich Sheamus unter den letzten drei gewählt habe. Bei den anderen Matches haben wir auch immer gleich getippt. Alles gleich. Cena haben wir getippt, Alles gleich. Punk haben wir getippt und Daniel Bryan haben wir getippt. Ja. Ja, es wirkt so, als wenn der Royal Rumble relativ leicht vorrechenbar. Ja, was war das nun gleich für ein Wort? Ich glaube aber, es wird genau das Gegenteil passieren. Ich wollte sagen, vorberechenbar ist. Das war Das ist das ein komisches Wort. Wort. Danach das fiel mir jetzt gerade nicht ein, dass er relativ leicht vorberechenbar ist. Aber es könnte natürlich sein, dass überrascht werden Vorberechenbar. und doch irgendwelche Dinge kommen, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also der Rumble bei jedem normalen Wrestling-Fan zählt ja mit zu den Lieblings-Pay-Per-Views, wenn nicht sogar zu dem Lieblings-Pay-Per-View. Natürlich dann noch mit WrestleMania und so weiter. Auf jeden Fall, man muss sich einfach als Wrestling-Fan auf diesen Pay-Per-View freuen. Ja, ich weiß nicht, so meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Mich interessiert eigentlich fast mehr das Steel Cage Match und das CM Punk Match als der Rumble selber. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Royal Rumble ist einfach toll mit den ganzen Leuten, die da reinkommen. Das muss man einfach mögen. Da muss man sich einfach jedes Jahr drauf freuen. Dadurch, dass ich eine relativ klare Abschätzung habe, also ich glaube, wer den gewinnen wird, habe ich den Eindruck, dass so ein bisschen das Überraschungsmoment weg ist. Und dadurch auch, dass ich jetzt weiß, wer so als Stargast quasi gedacht ist, so ein bisschen dieses Überraschungsmoment ist. Das ist ein bisschen komisch, dass man das vorher schon ankündigt. Naja, Ich weiß gar nicht, ob man das bewusst ankündigt oder ob das halt einfach es passiert wahrscheinlich irgendwie einfach. rausgekommen ist. Ja, es passiert wahrscheinlich einfach irgendwie. Ja. Ich glaube aber, es wird trotzdem sehr interessant. Ich glaube, also wenn Chris Jericho gewinnt, macht man das auf jeden Fall so, dass man sich vorher sagt, ach, herrje, das war ja so spannend und oh, der gewinnt ja jetzt doch nicht und so weiter und vielleicht gewinnt Chris Jericho doch wirklich gar nicht und man bringt noch irgendeinen Überraschungssieger. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam, als im letzten Jahr dann noch Santino Rella am Ende noch kam und es fast so aussah, als würde der noch Alberto Rio eliminieren. Das fand ich ja super. Also solche Späße gerne immer wieder und sowas kann man ja dieses Jahr auch wieder bringen. Und vielleicht bringt man ja auch mal wirklich einen, der ja so ein Mid-Card oder doch wirklich jemand, der hochsteht, aber mit dem man wirklich nicht rechnet und sowas. Das ist schon sehr schön. Man könnte ja auch mal zum Beispiel Brock Lesnar zurückbringen oder Batista zurückbringen. Ist jetzt Der Brock natürlich. Lesnar ist jetzt, denke ich, ein bisschen zu früh noch, Ja, aber also ich der meine, das sind jetzt natürlich alles würde ich auch ziemliche raus. Fantasien und Erträumungen, die wahrscheinlich jetzt so Ja. nicht da zu sehen sein werden, aber man könnte das natürlich alles machen und das wäre natürlich fantastisch, wenn natürlich ein Brock Lesnar zum Beispiel zurückkommt oder ein Batista zurückkommt und dann einer von den beiden der Rumble gewinnt und solche Späße, wie zum Beispiel als John Cena da zurückgekehrt ist aus der Verletzungspause und wirklich niemand wusste das und hat den Royal Rumble gewonnen. Das war ein fantastischer Royal Rumble im Madison Square mit einer von meinen Lieblings-Royal Rumbles. Und John Cena hat den gewonnen, das soll schon was sagen. Ja, damals warst du noch nicht ganz so kritisch gegenüber John Cena, aber er hat sich leider halt auch nicht weiterentwickelt. Nee, höchstens zurück. Zeitlang war er ja wirklich sehr, sehr gut. Und dann ist es irgendwie immer dasselbe geblieben. Da hat sich dann nichts mehr getan. Er hat sich höchstens zurückentwickelt, ja. So. Ja, das war der Royal Rumble, das war die WWE-Woche. Wir werden nächste Woche wieder da sein, ne? Nächste Woche sind wir wieder da, aber wir haben ja vorher noch das Main Event, den Witz der Woche. Ja, wie konnte ich das nur vergessen? Soll ich den Witz der Woche erzählen? Ich habe mir mal einen längeren ausgedacht. Ach, hey. Ja, sonst immer so zweiteilige. Jetzt erzähle ich dir mal einen längeren Witz. Pass auf. Also, ein Mann kommt zum Arzt gerannt. Der hat ein Messer im Bauch. Und man sieht, er hat große Probleme und der Arzt kommt ihm schon entgegen und dann sagt er: Helfen Sie mir, Herr Doktor, ich habe ganz große Probleme. Und der Arzt sieht das ja auch mit dem Messer da im Bauch, sagt ihm aber: Nee, ich habe Feierabend, also kann ich nicht weiterhelfen. Sagt der Mann: Nee, müssen wir weiterhelfen, sonst geht es dem Ende entgegen, das ist ganz schlecht. Der Arzt überlegt kurz, dann zieht er das Messer raus, steckt ihm das Messer ins Auge und sagt ihm: Gehen Sie mal nach oben, ein Stockwerk höher, bei dem Augenarzt Müller, da ist noch bis 5:30 Sprechstunde. Das gefällt mir, das ist ein sehr kritischer Witz. Das ist ein schöner Witz für dich, ne? Die Frage ist: Ist das jetzt ein Witz oder ist das eine sehr, sehr kritische Auseinandersetzung mit der heutigen Gesellschaft? Nicht jeder Witz eine kritische Auseinandersetzung mit der heutigen Gesellschaft? Das hast du schön gesagt. Ja, damit wäre eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Wir haben das Wrestling-Geschehen auf den Punkt gebracht, wir haben die allgemeine Situation der Gesellschaft kritisiert und uns darüber witzig gemacht und eigentlich ist alles gesagt, was man sagen kann. Das würde ich auch so sehen. Ja, damit wäre eigentlich nur noch die beiden Worte zu sagen, die du ja sonst immer sagst und die du eigentlich auch diese Woche sagen könntest. Nach langer Zeit mal wieder. Hallo. Was? Hallo.